Wir werden heute etwas lesen, für die, die Bibel lesen, etwas ganz, ganz Altes und Bekanntes. We will read something today for those who read the Bible. It's something very known and common. Und manche nennen diese Stelle das Evangelium im Evangelium. And some call this piece the Gospel in the Gospel. Aber ich stehe ganz unter dem Eindruck eines Wortes, das ich letzte Woche in meiner stillen Zeit aus dem Buch Prediger bekommen habe. But I'm still very impressed about the word that I got in my quiet time last week from the book of Ecclesiastes. Und da steht im Kapitel 5, Vers 19. And there's in chapter 5, verse 19. Denn er, und in dem Fall der Fritz, vielleicht auch ihr, er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es auch so anderswo übersetzt ist, aber das ist hier in der Elberfelder so schön. Gott beschäftigt mich, das als Übersetzung bitte. Gott beschäftigt mich mit der Freude meines Herzens. God keeps me with the joy of my heart. Beschäftigen, so wie ein Dienstgeber, so wie ein employs me. Einer, der unter Stress setzt. Someone who like a boss, someone who puts us und under stress. So möchte ich von Gott unter Stress gesetzt werden, weiterhin. So we are put under stress by God. Sie schaut ganz ernst rein. No, I'm irritated. Mit der Beschäftigung, nämlich mit der Freude meines Herzens. So we are kept busy by God with the joy of our heart. Und diese Freude des Herzens, die ist einfach so groß, wenn ich Gottes Wort lese. And the joy in our heart is so great when I read the word of God. Und die ist so groß, wenn ich meinen Gott sehe. And it's so great when I see my God. Meinen Vater. My Father. Meinen Herrn Jesus. My Lord Jesus. Oh, meinen lieben Heiligen Geist. And my dear Holy Spirit. Die Freude des Herzens ist so groß. The joy of the heart is so great. Und da dachte ich heute mit euch einfach ein bisschen zurückzuschauen. Ein bisschen zurückzuschauen an dem Punkt, wo wir Jesus finden durften oder wo er uns gefunden hat. So I thought I would look back today with you, back to that point where we found Jesus or he found us. Und das Thema soll sein verloren. And the theme is lost. Gesucht. Thought. Looked gesucht. For. Looked for. Gefunden. And found. Und erhöht. And lifted up. Jetzt wisst ihr schon, was wir lesen werden. So you know already what we will read. Lukas Evangelium Kapitel 15. It's Luke 15. So wir werden die nächsten zwei Stunden uns dieses ganze Kapitel anschauen. For the next 2 hours we will look into this chapter. Ich lese in Deutsch aus der Hoffnung für alle einmal die ersten 10 Verse. He's reading the first 10 verses from a special German translation. Und da steht geschrieben. Ich lese the whole passage. Ich lese das Ganze. Jetzt habe ich noch was vergessen. Genau, ich sollte euch ja grüßen. Ottmar hat das gesagt. Ich sollte hier grüßen, wo es schön warm ist. Aber ich sollte auch die Internet-User begrüßen. Die werden sich das anschauen und vielleicht einen Ventilator vor sich haben und es nicht ganz so heiß haben. Also herzlich gegrüßte Internet-User. I forgot something. Ottmar told me to greet not only you, but also the ones who are using the Internet. And they maybe have a fan and it's really cool. Lukas 15. Viele Zollbeamte und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Empört zischten die Pharisäer und Schriftgelehrten, mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Und nicht genug, dass er mit ihnen redet, er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Jesus benutzte ein Gleichnis, um es ihnen zu erklären. Wenn du 100 Schafe hast und eins läuft weg, lässt du dann nicht die 99 allein zurück, um das Verlorene zu suchen, bis du es gefunden hast? Glücklich wirst du es dann auf deinen Schultern nach Hause tragen und deinen Freunden und Nachbarn zurufen, kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Ich lese das andere gleich dann auch in einem Zug. Gut. So wird man sich auch im Himmel über einen verlorenen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr freuen als über 99 andere, die es nicht nötig haben, Buße zu tun. Oder nehmt ein anderes Beispiel. 10 Silbermünzen hatte eine Frau gespart. Als ihr eines Tages eine fehlt, zündet sie sofort eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich hat sie die Münze gefunden. Sie rennt aus dem Haus zu ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Ich habe mein Geld wieder, schaut her, freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Okay, I will read it in English. Now all the tax collectors and the sinners were coming near him to listen to him. Both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, "This man receives sinners and eats with them." So he told them this parable, saying, "What man among you, if he has 100 sheep and has lost one of them, does not leave the 99 in the open pasture and go after the one which is lost until he finds it? When he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost.' I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven about one sinner who repents than over 99 righteous persons who need no repentance. Or what woman, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? When she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, 'Rejoice with me, for I have found the coin which I had lost.' In the same way, I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents." Es ist mir jetzt beim Lesen dieses deutschen Textes aus der Hoffnung für alle so etwas aufgestoßen. Viele Zollbeamte und andere verrufene Leute kamen wieder zu Jesus. I saw something now in the text of this German translation. All tax collectors and all the bad people, kind of bad people, verrufene came Leute. To Jesus. Das war natürlich damals. That was of course back then. Wir wissen schon, wir denken an sein Prachtexemplar, den Zachäus. We think about Zachäus. Die waren Kollaborateure mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Back then they worked together with the Roman Empire. Und haben recht kräftig in die eigene Tasche gewirtschaftet. And they took a lot of money for themselves. Also das war wie gesagt damals. So that was back then. Ruhe. Quiet, please. In der offiziellen, also Elberfelder steht, es nahten zu ihm alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. In the Elberfelder translation, it's all the tax collectors and sinners, they came close to him to listen to him. Sie kommen zu Jesus, um ihn zu hören. They came to Jesus to hear from him. Jesus ist immer von Menschenmengen umlagert. Jesus always had people around him. Aber wissen, manche sind nur da, um eine Show zu sehen. But some people are always only there because they want to see a show. Nicht um ihn wirklich zu hören. Not to really hear from him. Nicht um wirklich das Herzensproblem mit ihm zu teilen. Not to share their heart problems with nicht them. Um gerettet zu werden, frei zu werden. Not to get saved or be set free. Aber diese Gruppe von Menschen, die kamen immer und immer wieder, so wie die Falter, jetzt im Sommer kommen die Motten, die Falter, die Insekten, die rennen ums Licht herum. But these people came again and again, like the bugs in the summer when they come and they fly around the light. Lassen Sie von der heißen Birne gar nicht aufhalten. And they are not distracted by the hot bulb. Aber irgendwie so sehe ich das. Das sind Menschen, die ein dringendes Verlangen haben. Die wissen, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. But that's how I see it. These people, they see, they need something and how I am, it's not okay. Und ich brauche was. And I need something. Ich brauche mehr. I need more. Und sie sind bei Jesus und Jesus lädt sie ein und er isst mit ihnen, er hat Tischgemeinschaft mit ihnen. And they are with Jesus and they have fellowship with him, they eat with him. Mit diesen Sündern. With the sinners, he eats with them. Dieses Wort Sünder ist heute nicht mehr sehr beliebt und modern. This word sinner is not very loved today or liked today and not very common. Aber es ist egal, wie man es nennt, einfach Menschen, die ihr Ziel verfehlt haben. But no matter how we call it, it's people who didn't reach their goal. Menschen, die sich von Gott entfernt haben. Who went away from God. Von der lebendigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Who went away from the living fellowship with God. Und Jesus nimmt die an. And Jesus receives them. Und also den ganz Frommen eine Lektion zu erteilen. And he wants to teach the ones something who are very like good. Gibt Jesus jetzt diese drei Gleichnisse? And to those who think they are very good, Jesus gives these three parables. Ihr erinnert euch noch an das Thema: verloren, gesucht, gefunden, erhöht. And you still remember the words lost and seeked for and found and lifted up. Und viele von euch wissen, dass ich Jurist bin, Richter bin, um es ganz Many genau zu sagen. Many of you know that I'm a law person, I'm a judge. Jetzt möchte ich dieses Kapitel einmal vom juristischen her betrachten. And I want to watch this chapter from the juristical side. Schauen wir uns zuerst einmal die Verlorenen an. Let's first see the lost. und nachher den Finder. And then first, then after that we look for the founder. Nun, in dem ersten Beispiel ist das Verlorene ein Schäflein. In the first example, the last one is a sheep. 99 sind nicht verloren, aber eines geht verloren. 99 are not lost, but one is lost. Aber dieses eine sagt nicht zu sich, so ich möchte jetzt verloren gehen. But the one is not saying to himself, I want to be lost. Das ist bei der Herde. But it's with the herd, with the crowd. Und dann schaut es ein bisschen da und da sieht sie ein Grasbüschel. And then it's looking around and it sees some grass und denkt, on the side. Und denkt, das ist für meinen Gaumen genau das Richtige. And he thinks that's exactly what my mouth desires. Und schon hat es. And he gets it, the grass. Und eigenartigerweise sieht sie dann sofort wieder noch ein Stückchen weiter weg, noch was Saftigeres. And a little farther back it sees something else. Ein Gänseblümchen. Maybe a little flower. Ich weiß nicht, ob es das in Israel gibt. I don't know if that exists in Israel, the special flower. Und ich weiß auch gar nicht, ob Schafe Gänseblümchen fressen. And I don't know if the sheep eat. What is that? Aber irgendwas in dieser Art. But some special flower. Und merkt gar nicht, dass es von der Herde wegkommt. And he doesn't recognize that it gets away from the other sheep. Und dann ist die Dämmerung. And then there's the dawn. Und dann wird's finster. And then it becomes night. Und plötzlich schaut das Schäflein ringsherum. And the sheep looks around. Wo sind die anderen Schafe? And it looks, where are the other sheep? Und vor allem, wo ist der Schäfer? And especially, where is the shepherd? Wo ist der Hirte? Es ist verloren. And it recognizes it is lost. Ein Jurist würde sagen, wie hat es gehandelt? And a judge would say, how did it act? Brauche ich nicht lange nachdenken, fahrlässig. And I don't have to think about it long time. Careless. Careless, okay, it acted careless. So, das war das Erste. That's the first. Aber jetzt ist es da verloren. So it is lost. Jetzt lassen wir es eine Weile verloren, das muss ein bisschen schmoren. So now we let it last for a while. Wir kommen ins zweite Gleichnis. So we come to the second story. Das ist die Geschichte von der Münze. It's the story about the coins. Eine Drachme. It's a drachme. Das war der Wert eines einen Tageslohn, mindestens einen Tageslohn. It was worth one day income. Das heißt also mindestens einen Tag nichts zu essen, wenn das nicht auftaucht. So if you don't have that, you don't have food for at least one day. Es gibt auch romantische Auslegungen dieses Gleichnisses. There are also romantic. Gefällt mir sehr gut. Ist aber nicht romantic unbedingt ideas biblisch. About this story, but I like them, but I don't think it's biblical. Aber ich erzähle es euch trotzdem. But I tell it to you anyway. Pastor Rob kann das dann wieder reparieren. Pastor Rob, he can repair it afterwards. Manche sagen, dass verheiratete Frauen zur Hochzeit so einen Kopfreifen haben und der bestand aus 10 Münzen. Some say that the women had for their wedding a wreath or a ring on their head. It had like 10 coins. Und eine von diesen Münzen ist verloren gegangen. And one of these coins got lost. Ja, das ist doch romantisch, ne? That's very romantic, or. Da verstehen wir ja noch besser, warum die sich auf die Socken gemacht hat. So we can really understand why she was looking for it. Mein Schwiegersohn hat vor ein paar Wochen erst fünf Jahre hat er schon seinen Ehering verloren. And my son-in-law, he lost his wedding ring after 5 years of marriage. Aber was ist jetzt mit der Drachme, mit der Münze los? But what about this coin now? Hat die auch gesagt, jetzt will ich einfach aus dem Sack springen? Did this coin say to itself, oh, I want to jump out of the pants? Mir die schöne weite Welt anschauen? And want to look how the world is? Immer da drinnen in diesem dunklen Sack. It's so dark always inside the pants. Wer weiß, wie es da riecht drinnen in dem hohen Sack. You don't know how it smells there. Ich denke, so hat die Münze nicht gedacht. The coin didn't think like that. Ich denke eher, meine Frau kann sich da fürchterlich aufregen, weil ich auch immer Münzen da drinnen habe. My wife always gets upset because I always have coins in my bag. Und sie hat vollkommen recht. And she's natürlich. Right about it, of course. Was wird passiert sein? What happened probably? Irgendwie ist diese Münze rausgebeutelt worden. Somehow the coin fell out. Die hat nichts dazu getan. It didn't do anything to it. Bevor wir den Euro gekriegt haben, before we got the Euro, würde ich auch nicht lang nachdenken und sagen, das war ein österreichischer Schilling. I wouldn't think much about it. I would just say it was an Austrian shilling. Durch und durch neutral. Really neutral. Hat nichts gemacht. Did nothing. Das Ergebnis war aber das gleiche. The result was the same. Verloren. It was lost. Ausgebeutelt. It was thrown out. Jetzt schauen wir uns die beiden nochmal an, das Schäflein und die Münze. So we look at them again, the sheep and the coin. Was sagt es uns als Menschen? What does it tell us as people, as men? Ich habe vor vor ein paar Tagen erst im Kurier eine Statistik gelesen. Some days ago there was a statistics in the Kurier. Und da steht, was uns verloren geht. And it was about what we lose. Was an Bedeutung verliert. Oh, what what loses significance. An importance or so. Mm-hmm. Zusammengehörigkeitsgefühl. The sense of belonging together. Geborgenheit und Wärme. Being comfortable and warm, feeling warm. No. Being comfortable. Und das sind lauter Prozentsätze, die weit über 50% sind. And the percentage is far over 50%. Hilfsbereitschaft. And helping, yeah, helping each other. Readiness to help each other. Vertrauen in andere Menschen. And trust in other people. Gespür für jemanden anderen. A sense for someone else. Ehrlichkeit. Honesty. Emotionalität, das Ausdrücken können von Gefühlen. Being emotional, but in the way of expressing feelings. 49%. 49%. Das Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können. The sense that you can rely on someone else. Sich für jemanden einzusetzen. To stand for someone. Soziales Engagement. Social involvement. Einfach Freundschaften zu schließen. Just simply to have friendships. Ganz was Einfaches. Das Erkennen können von Problemen. To recognize problems. 34%. Is 34% lost. Was ist uns alles verloren gegangen? So what did we lose? Und warum ist das passiert? And why did it happen? Weil wir uns von Gott entfernt haben. Because we went away from God. Weil wir denken, wir stehen als Menschen auf eigenen Füßen. Because we think as people, we as men, we stand on our own feet. Wir brauchen niemanden. We need nobody. Wir brauchen keine Menschen. We don't need any people. Und wir brauchen schon gar nicht irgend so einen Gott. And we don't need a God. Den man gar nicht sieht. Someone we don't see. Den man nicht angreifen kann. That we cannot touch. Den man logisch nicht ergreifen kann. And that we cannot grasp by our logic. Das ist unser Weg als Menschen. That's our way as men. Wie das Schäflein. Like the sheep. Bei uns ist halt nicht das Grasbüschel. Maybe it's not a little grass on the side. Das ist Informationsaufnahme. It's information. Das ist nicht nur ein Büschel, das ist ein ganzes Gestrüpp. It's not only a little piece of grass, it's a whole bush. Ich habe jetzt in meinem Beruf ein Gespräch gehabt, weil es darum gegangen ist, eine geistig ein bisschen behinderte Frau zu schauen, ob sie heiraten kann, ob sie die Fähigkeit, ob sie den Ehewillen erkennen kann, worum es geht in der Ehe. I had at my working place a little discussion with someone. It was about a woman who is a little retarded, if she is able to get married, if she can understand what is marriage all about. Und der Sachverständige hat sie gefragt. And the person in charge asked her. Was erwarten Sie sich, wenn Sie heiraten? What do you expect when you get married? Warum wollen Sie heiraten? Why do you want to get married? Und die Antwort war, and the answer was, damit ich glücklich werde. So that I would be happy. Denken nicht oft auch Gesunde so? Do not always also some healthy people think like that. Das muss nicht gerade Ehe und Eheschließung sein. It doesn't have to be exactly marriage and getting married. Aber das ist eben Studium. But it's maybe going to university. Ist Sport in äußerster Ausprägung. Or it's doing sports. Und. And so on. Das ist uns verloren gegangen. We lost that. Mit der Beziehung zu Gott, die verloren gegangen ist, ist uns praktisch alles verloren gegangen. With losing the relationship with God, we also lost many other things. Wir kommen dann in der zweiten Halbzeit ja zum Finden und dann reden wir darüber weiter. And we will come to the finding something later, so we will speak again about it. Na und bei der Münze? And with the coin? Die ist neutral. It's very neutral. Kennen wir nicht so doch etliche neutrale Freunde oder Nachbarn oder Kollegen? Oder kennen wir uns selber nicht auch als neutrale Österreicher? Don't we know each other as maybe neighbors or friends as neutral or maybe ourselves neutral Austrians? Ich bin nicht für Gott. I'm not for God. Bin aber auch nicht gegen Gott. But I'm also not against him. Ich bin exakt in der Mitte. I'm exactly in the middle. Gott kann mit mir sehr zufrieden sein. God can be very happy about me. Ich habe auch lange Jahre so gedacht. And for long years I thought exactly like that. Der liebe Gott kann mit mir eigentlich sehr zufrieden sein. God can be really happy with me. Matura mit einem Jahr Verspätung nur. I did my matura, my A-level, only with being one year behind. Den Eltern sehr oft oder meistens die Wahrheit gesagt. I told most times the truth to my parents. Was haben wir noch? Niemanden umgebracht. I didn't murder anyone. Und so weiter und so weiter. And so on. Und immer gedacht, wenn ich dann bei der Himmelstür stehe, dann werde ich einfach charmant dem Petrus zuzwinkern. And I thought, when I'm at heaven's door, I will just smile in a nice way to Peter. Hi, guy. Hallo, Petrus. And I will say, hi, Peter. Hier bin ich. And here I am. Sag schön, come in. Komm rein. And Peter, he will say, come in. It's okay. Ja, ist schon so, irgendwie schlängeln wir uns dann schon durch. And somehow we will get there. Das könnt ihr aus Kolumbien natürlich nicht verstehen. The Colombians cannot understand that, of course. Vor 10, 12 Tagen hat eine Mitarbeiterin von mir mich überrascht. Also about 10, 12 days ago, a coworker of me surprised me. Wir hatten in der Früh gesagt, Herr Gerichtsvorsteher, ich brauche von Ihnen eine Fürbitte. She said to me, Mr. So and so. That's right. Du kannst alles sagen, nur nicht Vorsteher, Prostat, weil das erinnert mich an die Drüse. Ja, also, ja. I need something. What was she needed? Ich brauche eine Fürbitte. Oh, I need a petition. Ich habe nicht gewusst, was sie will. In the session. Ja. I didn't know what she really wants. Im Gespräch sind wir dann drauf gekommen. And but during our conversation, I understood. Sie hat gesagt, ihr Sohn wird jetzt gefirmt. She said, her son will get the in the Catholic Church this confirmation. Und da soll jeder eine Fürbitte sagen. Oh, and everyone should say intercession. Und sie sagt, wir sind gestern mein Mann und der Bub und ich, wir sind stundenlang gesessen. And she said, my husband and me and my boy, we sat there for hours. Wir haben keine Fürbitte zusammengebracht. But we couldn't find any intercessions. Wir wissen nicht, wie das geht. We don't know how it works out. Aber dann ist mir eingefallen, dass sie ja da mit von Jesus leben und mit ihm gehen und. But then I remembered that you are a person who walks with God and Jesus. Sie können das formulieren. I think you can formulate that. Eine blöde Situation, ne? That was a bad situation. Wie soll ich für jemanden eine Fürbitte formulieren? How can I formulate an intercession for someone? Und dann hat mir aber Gott gezeigt, wenn das ein Gebet ist, dann formuliere ich ihm das. But then God showed to me, if this is a prayer, just I will formulate it for him. Und er wird es vorlesen. And he will read it. Das werden auch andere hören. And also other people will hear it. Er wird es vielleicht mit seinen 12 Jahren überhaupt nicht verstehen. And maybe he himself will not understand it with his 12 years. Die anderen auch nicht. And the other ones also not. Und die Erwachsenen schon gar nicht. And the adults also not. Aber der eine oder andere wird vielleicht darüber nachdenken. Und vielleicht denkt er dann, wenn er größer ist, darüber nach. But maybe the one or the other will think about it. And maybe when he's grown up, he will think about it. Und darum habe ich, es war die Aufgabe, zwei Sätze zu machen. And the task was to do two sentences. Also habe ich so formuliert. So I formulated it like this. Ich bitte Gott, I ask God, dass ich ihm mein ganzes Leben lang treu und gehorsam nachfolge. That I would follow him my whole life faithfully and obedient. Und nicht egoistisch nur an mich selber denke. And not only think about myself in an egoistic way. Zweiter Satz. Deshalb bitte ich ihn, that's why I ask him, dass ich, that I, wie Jesus Christus, like Jesus Christ, für andere da bin, would be there for others, wenn sie Hilfe und Trost brauchen, when they need help and comfort, und dass Gottes Liebe, that God's love, Frieden, peace, und Gerechtigkeit, and righteousness, durch mein Leben für andere bemerkbar wird. Would be recognizable by my life for others. Ich bin schon ganz gespannt, wie diese Firmung war. And I'm very expecting how this event happened. Aber es war einfach so ein Beispiel. Wir haben die Taufe, die Kindertaufe, wir haben die erste Kommunion, wir haben die zweite, Erstkommunion, wir haben die Firmung, wir haben die Hochzeit und wir haben dann das Begräbnis irgendwann. But we have in the Catholic Church, there is like the baptism and then the first little confirmation and a second one, and then you get married and then you die. Das wird ein bisschen ähnlich zu dem katholischen Kolumbien sein. It's probably similar in the Catholic Columbia. Unser Sohn Stefan war jetzt vorgestern bei einer Hochzeit eines Kollegen. Our son Stefan, he attended a wedding of his colleague. Und er hat gesagt, da ist auch so, diese ganze Show, sage ich nicht dazu, also diese ganze Formalität abgespult worden. And he said it also was the same, it was just like formalities. Und er hat einfach den Eindruck gehabt, nutzt nichts, schadet nichts. And he had the impression that they think it's not worth of something, but it's also not bad. Eine äußere Form. It's an outward form. Relativ fromm. Relatively religious. Mm-hmm. Aber trotzdem zu wenig. But still too less. Gott sagt zu wenig. God says it's too less. Sich zusammenzureißen. And to pull yourself together. Gute Werke. And do good works. Das ist gut so. It's great. Wenn ich von Gott den Impuls dazu kriege. When it's an impulse from God. Sollen wir tun? We should do it. Die Bibel sagt, wir sind geboren dazu, wiedergeboren zu guten Werken. And the Bible also says we are born again for good works. Aber wir sind nicht dazu geschaffen, gute Werke zu tun, um wiedergeboren zu werden, um bekehrt zu werden. We are not born. We are not doing good works to be born again. Das bringt uns Gott nicht näher. We will not come closer to God like that. Wir sind immer noch an der Stelle des Schäfleins, das verloren ist in der Finsternis. We are still at this point where the sheep is lost in the darkness. Oder wie die Münze, die verloren ist, ebenfalls in der Dunkelheit. Or the coin still lost in the darkness. Jetzt geht's erst richtig los. Das war jetzt der Einstieg, gell? Die Ouvertüre, aber ihr habt ja alle Polster mitgebracht und so. But you have your cushions here and pillows. Jetzt kommt das dritte Gleichnis, das wir nicht gelesen haben. So we have the third parable now that we didn't read. Und das ist eins der berühmtesten Gleichnisse der Bibel. And it's one of the most famous. Das Gleichnis parables. Vom verlorenen Sohn. It's the parable of the prodigal son. Genau genommen aber von den verlorenen Söhnen. But actually it's the lost sons. Merkt ihr jetzt schon die Steigerung? Da waren 99 Schafe und eines ist verloren gegangen. Can you see now at first there were 99 sheep and one was lost? 1 zu 99 habe ich hergeschrieben. 1 to 99. Dann waren das die 10 Münzen, 1 zu 10. Then there was 10 coins and 1 to 10. Und jetzt haben wir überhaupt nur 1 zu 1. And now we have 1 to 1. Ich lese jetzt nicht, ihr kennt die Geschichte und ich erzähle sie ein bisschen. I don't read it now, the story, you know it, but I just tell a little about it. Der Jüngere von diesen beiden Söhnen sagt zum Vater, the younger ones of the two sons says to the father, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Please give me the inheritance that I'm supposed to have. Ich bin jetzt schon viel zu lange hier eingesperrt I'm zu Hause. Really too long at home now. Da ist mein alter Vater, der Philippe, der alte Vater wahrscheinlich auch so mit 59 etwa. There's the old father, probably 57 or 59. Der keine Ahnung hat vom Leben mehr. Who has no idea about life. Bei dem schlägt der Alzheimer schon zu. And he has Alzheimer already. Aber er kann jedenfalls sich nicht hineinversetzen in das, was junge Menschen brauchen but und denken. But at least the old man, he has no idea about the life of the young ones. Und he es muss understand. Überall besser sein als hier zu Hause. And it has to be everywhere better than at home. Jetzt steht hier, nach nicht vielen Tagen, der Vater teilte ihnen das Gut. So it says here, after not many days, the father gave him the inheritance. Nach der Ordnung damals hat der Ältere zwei Drittel gekriegt. After the laws back then, the older ones got two-thirds. Und dieser junge Bursche ein Drittel. And the younger one, he got one-third. Es war auch üblich damals, jetzt kommt jetzt ganz juristisch. Es war üblich damals, dass wenn das Erbe gegeben wurde, dass der Geber sich die Nutznießung zurückbehält. Usufrukt, ich habe nachgeschaut. Ich hätte es auch nicht gewusst. Usufrukt, Nutznießung. Aha. So it was the law that when you gave the inheritance, you still had a right to usufruct. Usufruct. Was it to understand? It's that you still have the right to get the inheritance back as a father or someone. You understood it? Usufruct for English spoken. It's oh, you're American. English spoken people. Ich bin so froh, dass meine Frau heute nicht mit ist. I'm so happy that my wife is not here today. Sie ist auf einer Wanderwoche. But she is on a hiking tour. Und ich habe gesagt, ich gehe erst mitwandern für eine ganze Woche, wenn ich in Pension bin. Dann kann ich mich wieder eine Woche erholen von der Wanderung dann. But I said I only go hiking with her for a week when I'm retired and then I have another week to rest afterwards. So, also Nutznießung. Das heißt, der Geber behält sich das Recht vor, das Gegebene trotzdem bis zu seinem Lebensende zu benutzen, die Früchte davon zu kriegen. So it just means that the one who inherits something or gives something still has the right to use it up as long as he lives. And, so, yeah. Deswegen verstehen wir auch. Er hat zwar dem Älteren die zwei Drittel übergeben. That's why we understand. I mean, he gave the older ones 2/3. Aber als dann der Junge zurückkam, but when the younger one came back, konnte er den Auftrag geben, schlachtet das beste Tier und so weiter. He could say, slaughter the best animal. Nutznießung, Usufrukt. Oh, he could, yeah, he could still use everything. U-S-U-F-R. Usufruit. No, but let's see. Usufrukt, yeah, F-R-U-C-T. That's Langenscheid, it must be right. So, aber der Junge, der wollte ja weg. Der hat nichts mit Nutznießung, sondern da hat der Vater das in Geld umgewandelt. But the younger one, he really wanted to leave and the father gave him the inheritance as money. Juwelen oder was auch immer. Or maybe stones or something. Aber was lesen wir in dem Gleichnis? But what do we read? Nach nicht vielen Tagen brachte der Jüngere alles zusammen und reiste weg. But after not many days, the younger one took everything, gathered everything together and went on a journey. Der junge Mann hat immer noch ein paar Tage Zeit gehabt zu sagen, bin ich ein blöder Rotzkerl? Bin ich ein blöder Kerl? The younger one still had a few days to say, oh, I'm really a fool. Nirgends geht's mir so gut als bei meinem Vater. There is nothing better than with my father. Der mich so lieb hat. Who really loves me. Und das Beste für mich vorhat. And wants the best for me. Lass uns das Ganze vergessen, wir machen das rückgängig. Let us forget everything and turn it around. Steht aber nicht hier. But it doesn't stand like that here. Nach nicht vielen Tagen nahm er alles zusammen und reiste ab. After not many days, he took everything and he left. Jetzt braucht ihr gar nicht juristisch geschult sein, um zu wissen, welche subjektive Tatseite auf Seiten des jungen Mannes ist. So you don't have to be a judge to know what guilt is on this man. Wir haben gehabt Fahrlässigkeit. We said he's careless. We spoke about being careless. Ja, dann Neutralität. Neutral. Aber er macht es ganz bewusst. But he makes it really consciously. Wir nennen das vorsätzlich. We say it's intentional. Intentional. So geht's mit dem jungen Mann. That's how it happened with him. Leider gibt's auch solche Fälle, wo Menschen ganz bewusst Nein zu Gott sagen. Unfortunately, there are cases like that where people just say no to God, but they're Und da kann man sich vorstellen die Situation des Vaters. And we can imagine the situation of the father. Wir kommen gleich wieder zurück. Wir kommen gleich wieder dort zurück. Wir gehen jetzt wieder nach vor, bitte, und schauen die andere Seite an. Es war jetzt zu viel Negatives. Jetzt müssen wir einfach mal positiv werden. Okay, this was a lot of negative stuff, so we will do something positive now. Jetzt die Finder, die Sucher. It's about finding. Im ersten Gleichnis, der Hirte. In the first parable, the shepherd. Wir lesen, der Hirte hatte 100 Schafe. We read that the shepherd had 100 sheep. Das heißt, er war auch der Eigentümer. That means he owned them. Also man ist wieder juristisch. Also er war nicht nur Besitzer, er war auch Eigentümer. So he didn't just take care of them, he owned them. Und was tut er? Er sucht so lange, bis er das Schäflein gefunden hat. And what does he do? He looks for them and looks for them till he found the little one. Und wir wissen, das ist unser guter Hirte, unser Herr Jesus. And we know that's our good shepherd, it's the Lord Jesus. Ich bin beim Suchen so richtig ungeduldig. When I look for something, I'm very impatient. Ich weiß nicht, ob das männliche Gene sind. I don't know if that's masculine. Irgendeine Ausrede muss ich ja finden. I have to have an excuse. Wenn ich was suche, ich schmeiß zu schnell die Flinte ins Korn. If I look for something, I give up too fast. Und dann gehe ich zu meiner Frau. And then I go to my wife. Und in Sekundenschnelle hat sie das gefunden. And within seconds she finds it. An einem Ort, wo ich schon 30 Mal geschaut habe. At a place where I looked really many times. Sie sagt dann immer zu unseren Söhnen auch genau dasselbe. Katastrophe. Wie sucht ihr? She says to my sons the same. She says, how do you look for something? Aber Jesus hat gesucht, so lange, bis er das Schäflein gefunden hat. But Jesus, he looked for something till he looked, he found a sheep. Jetzt wisst ihr, warum ich mich mit der Freude meines Herzens beschäftige. Now you know why I'm keeping busy with the joy of my heart. 35 Jahre zurück. And I think back 35 years. Als Jesus mich gefunden hat. When Jesus found me. An dem Punkt, wo ich verloren war. At that point where I was lost. Wisst ihr, das war am Ende des Studiums. Ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, aber jetzt erzähle es nochmal, falls vielleicht ein oder zwei oder drei noch nicht dabei waren damals. It was the end of my time at university. I told it before last time, but maybe some of you weren't here last time. Während des Jus-Studiums habe ich begonnen, heimlich die Bibel zu lesen. During my time there, I started to read the Bible. Heimlich, ja. Oh, secretly. Ja, immer wenn meine Mutter nicht zu Hause war. Always when my mom was not at home. Ich wollte das Gesicht nicht verlieren. Because I didn't want to lose my face. Ich kann ja nicht jahrelang sagen, sie ist religiös fanatisch. I cannot say for years she is religious fanatic. Und das alte Buch, die Bibel, ist schon von vorgestern. And this book, the Bible, is hat really keine Bedeutung. And has no meaning. Also heimlich begonnen zu lesen. So in secret I started to read. Und das hat mich gepackt. And it really lebendige Worte. It really caught me and living words. Mhm. Das war immer in Zeiten, wenn Staatsprüfungen und Rigorosen so herangekommen sind. It was always in hard times when I had exams or something like that. Und es war ein gutes Gefühl, so in diese Prüfungen zu gehen. So it was always a good feeling to go into these exams. Und den Psalm 23 gelesen zu haben. And to have read the Psalm 23. In den Prüfungen, wenn es durch die tiefen Täler geht. Or during the exams when you are in the deep valleys. Und so weiter. And so on. Aber dann nach den Prüfungen. Dann habe ich die Bibel meistens weggelegt, dann war sie nicht mehr so interessant. But then after the exams I usually put the Bible aside and it was not so interesting. Und ich hatte damals ein Verhältnis mit einem Mädchen. And I had a relationship to a girl back then. Dass ich nie geheiratet hätte. That I wouldn't have married. Genau gewusst, was ich wollte. She knew. Ich. Oh, I knew what I want. Ja, sie hat auch gewusst, was sie wollte, she aber so knew was what anderes. She wants, but something else. Ich schäme mich heute dafür. And I'm really ashamed for it today. Und in heutigen Moralvorstellungen war das normal, also war es nichts Besonderes. But in today's moral views, it was very normal. Und dieses Spiel haben wir ein paar Mal gespielt. And we played this game again and again. Und dann kam ich von der letzten Staatsprüfung nach Hause. And then I came back from the last exam. Und habe einfach so aufs Geratewohl die Bibel aufgeschlagen. And opened the Bible to somewhere. And it was, und es war Matthäus 23. And it was Matthew 23. Und ich habe das Kapitel gelesen. And I read a chapter über die Heuchler. About the ones who pretend. Und in der Sekunde habe ich gewusst, das bin ich. And in that second I knew that I was that. Und so habe ich zu Gott gefunden. And that's how I found to God. Ich habe noch nicht viel Menschen getroffen, die durch Matthäus 23 zum Glauben gekommen sind. I didn't find many people yet who got saved through Matthew 23. Bei mir war es aber so. But I was a case like that. Ein Heuchler. I was Hypocrite. Hypocrite, genau. Aber Jesus hat mich gesucht. But Jesus looked for me. Und er hat mich gefunden. And he found me. Ach, herrlich, herrlich, schön. Und da zurückzudenken einfach jetzt an 30, 34, 35 Jahre. Das ist wunderschön. It's really great to think back 35 years. Und wenn jemand heute hier ist, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, dass er zu Gott gekommen ist. And if there is someone here today and you didn't experience that yet. Und weiß, dass er durch Jesus Christus Gottes Kind wird. And who doesn't know that he will become a child through Jesus Christ. Geliebtes Gottes Kind wird. Geliebtes Gottes that Kind. That he will be a loved child of God. Dann soll er diese Entscheidung für Gott ganz schnell bitte tun. Then he should just really do this decision really quick. Und dann wird auch für euch, Gott wird euch dann beschäftigen mit der Freude eures Herzens. And then God will keep you busy with the joy of your heart. Das Zweite. The second one. Und es ist schön so, und jetzt, da werden sich wahrscheinlich so ganz starke Emanzen werden sich da jetzt in der Welt, werden immer sich ärgern, wenn sie es lesen. And all the feminists in the world will get angry now when they read it. Weil in diesem zweiten Gleichnis eine Frau die Finderin or ist. Or they will be happy about it. Weil eine Frau die Sucherin ist. Sie sind glücklich. Nicht glücklich. Not happy. I don't know that. I don't they are not happy, so. Because there is a woman in the second story finding. Das war ein Mann und eine Frau sucht jetzt. It was a man and now a woman finding. Die verliert also ihre Münze. She loses her coin. Und was macht sie? And what is she doing? Wir haben gelesen in der deutschen Übersetzung, sie stellt das Haus auf den Kopf. We read in the German translation that he turns her house upside down. Es war damals in den Häusern sehr finster. It was very dark in the houses back then. Nur ein schmales Loch, wo ein bisschen Licht reingekommen only ist. Only a little hole at the window. Der Boden gestampfter Lehm. And the floor was just stamped clay. Keine ganz tollen Perserteppiche. Not nice Persian rugs. Sondern Stroh und dergleichen. But really straw or something like that. So, also die Münze zu suchen ist wie die Nadel im Heuhaufen. So it was really hard to find the coin. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, wir haben eh noch Zeit, ja. Bis I have another story and I think we still have time. Bis Mitternacht ist noch so viel Zeit. Oh, there is a lot of time till midnight. Wir haben jetzt auch bei uns was verloren. We also lost something here. Meine Frau und ich waren jetzt eine Woche weg. Oh, my wife and I, we went und away. Letzten Sonntagabend hat unser jüngster Sohn angerufen. And last Sunday my youngest son he called. Und hat gestanden, er hat was in der Wohnung verloren. And he told us that he lost something in the apartment. Und er kann es nicht finden. And he cannot find it. Und was er verloren hat, ist eine Maus. And he lost a mouse. Er hat nämlich in seiner Wohnung als Haustier eine Schlange. Because he has a snake in his apartment. Und da muss er einmal in der Woche natürlich Futter kaufen. And one time per week he has to buy food for that. Und die Maus ist ihm abgezischt. And the mouse ran away. Und seither leben meine Frau und ich mit einer Maus. And since then, my wife and me, we live with a mouse. Und wir haben sie überall gesucht und hingeleuchtet. And we looked for it all, everywhere. Aber es gibt so viele Ecken und Kanten hinter but der Küche. So many corners. Wir haben es jetzt ziemlich lokalisiert hinter dem Küchenkasten. So we located it behind the und haben da wie eine Batterie mehrere Mausefallen aufgestellt. Oh, we have a lot of, traps. Aber wir haben bisher einfach zu große Stücke Schokolade draufgelegt. But we put two big pieces of chocolate dieses there raffinierte so far. Tier hat sich alle Schokolade geholt. This animal just stole all the pieces. Wir suchen also. So we're still looking for it. So wie die Frau hier ihre Münze. As the woman here with the coin. Das ist jetzt wieder theologisch, da muss wieder der Pastor Rob dann reparieren. So this is again theological and Pastor Rob will have to repair something. Aber wenn es im ersten der gute Hirte ist. But when it is the good shepherd in the first one. Und wenn wir im dritten den Vater sehen. And in the third one we see the Father. Irgendwie fehlt mir der Heilige Geist. And somehow I miss the Holy Spirit. Also mir fehlt er nicht, aber jetzt bei diesen Gleichnissen hier fehlt er mir. I don't miss the Holy Spirit, but here in the stories. Und ich denke, eine Aufgabe des Geistes Gottes ist auch in unser Leben hineinzuleuchten. But I think one of the tasks of the Holy Spirit is to put light in our lives. Nachzuschauen, was ist da? Ist da die erste Liebe noch da? To look if there is the first love still. Ist da die Begeisterung fürs Wort Gottes noch da? Is there the joy for the word of God still there. Ist da noch diese Geborgenheit und Wärme, wie wir es hier gelesen haben, was verloren gegangen ist, das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Glaubensgeschwistern noch da? Is there the comfort and the feeling of belonging together between the believers? Is it still there? Und manchmal muss einfach unser Leben auf den Kopf gestellt werden. And sometimes our life has to be turned upside down. Auch als Christen. Also as a Christian. Aber wenn wir Jesus noch nicht kennen, dann umso mehr. But if we don't know Jesus yet, then even more. Aber natürlich ist auch Jesus das Licht. Ich bin das Licht, sagt der Herr. But Jesus is also the light. Jesus says he is the light. Und das ist der Scheinwerfer, der in unser Leben leuchtet und immer wieder leuchten muss. And that's the light that has to light our lives and has to do it. Wenn das nicht da wäre, dann ging es uns schlimm. If that wouldn't be here, it would be bad for us. Jetzt kommen wir zu dem dritten. So now we come to the third. Der junge Mann hat alles zusammengepackt und ist abgehaut. So the young man, he took everything and he went away. Und es steht hier, nach kurzer Zeit vergeudete er sein Vermögen. And it says here, after a short time, he just got rid of everything. I mean, he just lost it. Vergeuden, also ausgeben, unkontrolliert ausgeben. Waste? He wasted. Und die Folge davon, als alles weg war, and the consequence was, when everything was fing er an, Mangel zu leiden. He was lacking. Ein deutsches Wort, altes deutsches Wort ist darben. There is an old German word. Das versteht man heute fast nicht mehr. And you don't really understand it anymore today. Heißt eigentlich, das griechische Wort heißt zu spät kommen. And the Greek word says something like coming too late. Ausgeschlossen zu sein. Or be excluded. Das ist die Folge davon. That's the consequence of it. Ein Leben ohne Gott führt zu Mangel. A life without God leads to zu existenziellem, zu wirklich im Leben. Also jetzt nicht nur das Brot, sondern wir wissen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund It Gottes means geht. That we lack basic things. In extremer Form Mangel leiden. That we lack things in extreme way. Und der dritte Punkt, er hängte sich an einen Bürger des Landes. And the third thing is that he hang on someone. Wir hängen uns an Menschen. We also hold on people. Wir hoffen uns von Menschen Hilfe. We hope that we get help from people. Das geht immer weiter. Er sinkt immer tiefer. And it goes on like that. He is going lower and lower. Bis er als Jude dann Schweine hütet. Till he as a Jew has to tend sheep, not as swines. Tiefer, pigs. Tiefer kann man einfach nicht runterkommen. So you cannot get lower like that. Und nicht einmal das Schweinefutter kriegt er zu essen. Not even the food for the pigs he gets. Da ist eine Hungersnot ausgebrochen. There is a famine. Und dem jungen Mann geht es wirklich dreckig. And the young man has really a hard time. Vielleicht haben wir jeder von uns irgendwo den einen oder anderen vor Augen, der so eine Entwicklung genommen hat. Maybe we have the one or the other person in front of our eyes who went that way. Dieses Lied heißt, ohne Gott geht's in die Dunkelheit. There's this song that says, without God it goes into darkness. Und es ist einfach traurig. And it's just sad. Unser jüngster Sohn hat jetzt jemanden wieder aufgenommen, der wirklich mit Drogen fest in der Drogenszene war. And our youngest son, he received someone in his house who is deeply in the Und jahrelang jetzt dann in diesem Methadon-Programm war. And he has this treatment with Methadon. Er war im Gefängnis. And he was in prison. Aber wir haben heute Mittag gemeinsam Mittag gegessen. But this afternoon we had lunch together. Und es war Freude, ihn zu sehen. And it was a joy to see him. Der Markus lebt jetzt bei unserem Michi. Markus is living with this Michi, with our son. Our Michi, genau. Unser Michi, der liegt am Fußboden im Wohnzimmer auf der Isomatte. So our Michi is on the floor in the living room. Damit der Markus sein Bett zur Verfügung hat. So that Markus can have his bed. Ich hoffe, die Schlange ist nicht da drinnen. So I hope the snake is not there. Aber diesen Markus zu sehen, der wirklich so ganz tief unten war. But it's really great to see this Markus who was really far down. Er ist natürlich sehr ruhig jetzt. And he's of course very quiet now. Hat viel an Körpergewicht abgenommen. And he lost a lot of weight. Aber geht jetzt drei seinen Weg mit Jesus. But he's going his way with Jesus now, faithfully. Und dann steht hier, dass der junge Mann in sich gegangen ist. But then it says that the young man went into himself. Und gesagt, ich werde jetzt umdrehen. And he said, I want to turn. Ich werde einfach zu meinem Vater gehen. I want to go to my father. Ich werde ihm das bekennen, dass ich gesündigt habe. I want to confess that I sinned. Gegen den Himmel und vor dir, sagt der Herr. Against heaven and you, Lord. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Father, I have sinned against heaven and you. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. And I'm not worth to be called your son and make me one of your servants. Er trifft diese Entscheidung. And he makes this decision. Aber das ist noch zu wenig. But it's still too less. Viele Menschen sehen ihre Situation. Many people see their situation. Aber bleiben drinnen. But they stay in bleiben stecken. It. They just stay stuck there. Aber Gott gibt auch die Kraft zum Aufstehen. But God also gives the strength und zum Gehen. To get up and go. Und der junge Mann in dem Gleichnis geht und läuft seinem zurück zu seinem Vater. And this young man in this parable, he gets up and goes to his father. Und wir sind ja auf der dritten Ebene, den Sucher, und das ist der Vater. And we are on the third level of the seeker, and that's the father. Überlegen wir uns mal die Situation des Vaters. Let's think about the situation of the father. Er weiß genau, was passieren wird. He knows exactly what will happen. Aber er hält ihm nicht vor, Junge, das geht nicht gut. But he doesn't tell him, doesn't tell him, says it will not work out. Bleib da. Stay here. Er sperrt ihn auch nicht ein. He doesn't lock him in. Er diskutiert nicht mit ihm endlos. He doesn't have endless discussions with him. Er wird ihm schon was gesagt haben. He probably told him something. Aber letztlich hat er das Erbteil geteilt. But finally he hat separated the inheritance. Mit wahrscheinlich gebrochenem Herzen den Sohn ziehen lassen. And probably with broken heart let his son go. Und dann kann ich mir vorstellen, was er in der Zwischenzeit getan hat. And you can just imagine what he did in the meanwhile. Ich glaube, er hat die Knechte alle Arbeit machen lassen und er hat fast nur mehr gebetet. He probably let the servants do all the work and he just prayed. Ihr könnt euch vorstellen, was meine Mutti getan hat all die Jahre, die 7 Jahre lang. You can imagine what my mother did. She what she did all these years. Sie da meinen Lebenswandel gesehen hat. When she saw my life. Unter Tränen 7 Jahre lang gebetet. With tears praying for 7 years. Für meinen Vater hat sie übrigens von 1961 bis 1994 gebetet. For my father she prayed from 61 to 94. Und er kam zum Herrn Jesus 3 Wochen vor dem Sterben. And he found Jesus 3 weeks before he died. Der Vater, jetzt sieht er ganz entfernt ein Pünktchen. Das ist so ähnlich wie die Wolke der Elia. Der sieht, wie es da die Trockenheit ist, ein kleines Wölkchen. So the father, he sees at the horizon, he sees a little point, like Elisha seeing the little cloud coming. Und sieht den Sohn. And he sees the son. Der kommt näher. And he comes closer. Und der Vater sieht, er ist zerlumpt, verdreckt, stinkt. And the father sees he is really dirty and has bad clothes. Ist kaputt. He's broken. Die Bibel sagt, unsere eigene Gerechtigkeit ist ein unflätiges Kleid. The Bible says that our righteousness is like a filthy garment. Vor Gott können wir nicht bestehen. We cannot stand before God. Im Römerbrief Kapitel 3 steht. In Romans 3. Alle sind abgewichen. It says, all went astray. Sie sind allesamt untauglich geworden. They are not worth of anything. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. There is no one good, but not one. Das ist die Beschreibung über uns Menschen. That's the description of us people. Bei dem einen geht es vornehm hinunter. Some are going down very elegantly. Oder wie wir es vorher gelesen haben, neutral. Or some go down neutral. Nicht so dramatisch. Not very dramatic. Aber das Ergebnis ist dasselbe. But the result is the same. Jetzt sieht der Vater den Sohn. Now the father sees the son. Und das war das Wunderbare. And that was the wonderful thing. Damals war schon klar, wenn Menschen zu Gott zurückkehren, dass Gott sie aufnimmt. Back then it was also clear for people that when aber people das war ganz, back, ganz, God was, receives them. Ganz was Neues, dass Gott sich auf die Suche macht. But it was something new for them that God would go and seek. Und an dem Vater sehen wir hier, als er den Sohn sieht. And we see it with this father when he saw the son. Rennt der Vater los. The father is running. Ich kann man denken, beide sind aufeinander zugelaufen. I can imagine that both were running. Und der Vater läuft dahin. But the father is running. Und der Sohn hat sich so schön seinen Satz vorbereitet. And the son prepared his sentence he wanted to say. Er wird seinem Vater bekennen, dass er gesündigt hat. He wanted to confess that he sinned. Aber der Vater sieht ihn live, lässt ihn gar nicht reden. But the father is running and he doesn't let him fällt ihm um den Hals. He is hugging him. Küsst ihn zärtlich. And kisses him tenderly. Diesen verschmutzten und ganz, ganz kaputt gemacht. This dirty and broken man. Und oft und oft lesen wir in den Evangelien, and so often we read in the Gospels, dass Jesus Aussätzige angerührt hat. That Jesus touched the lepers. Nicht einen Bogen um diese Person gemacht hat, sondern angerührt hat. He didn't take a far way around them, but he touched them. So ist Gott. That's how God is. Versteht ihr jetzt, warum ich mich beschäftige mit der Freude meines Herzens? Do you understand now why I keep busy with the joy of my heart? Dass Gott auch mich damals gefunden hat. To look back, that God found me back und so then. Viele, viele Glaubensschwestern und Glaubensbrüder. And so many brothers and sisters. Wo Gott losgelaufen ist und sie umarmt hat und aufgenommen hat. Where God started and ran and just received them. Und wir sind wieder zurückgekehrt als Menschen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und Schöpfer aller Dinge. And that we just came back in the fellowship with our Creator and Lord of everything. Jetzt kann der junge Mann dann seinen Satz loswerden, aber der Vater geht darauf gar nicht ein. But now the son he can say his sentence, but the father doesn't recognize it even. Er gibt seinen Knechten das Kommando. But he tells his servant, bring das beste Kleid her. Bring the best garment. Zieh es ihm an. And put it on him. Tut einen Ring an seine Finger, put an seine ring Hand. On his hand. Und Sandalen an seine Füße. And sandals on his feet. Das fällt uns ein bisschen fremd mit Sandalen an die Füße, aber Sandalen, Schuhe haben nur die Kinder getragen, die Söhne. But shoes actually only were wearing the sons, die Knechte nicht. Not the servants. Und der junge Mann wollte eigentlich Tagelöhner werden. And the young son he actually wanted to be a servant. Er sagte, ich bin nicht mehr wert, so wie ich mich benommen habe, dein Sohn zu sein. And because he said, I'm not worth to be called aber your son froh, anymore. Ich bin froh, wenn ich als Tagelöhner in deiner but Nähe I'm just bin. Happy when I can be as a servant close by. Hat irgendwer von uns irgendeinen Grund, stolz und hochmütig zu sein? Is there anyone among us who has right to be proud or high? Oder sind wir nicht alle in dieser Situation or gewesen? Are we not all in the same situation? Und der eine oder andere vielleicht ist es immer noch. The one or the other is maybe still there. Aber Gott sagt uns, er hat uns lieb. But God tells us he loves us. Ich werde jetzt ganz schnell aufhören, aber noch mit einer Geschichte. And I will finish real quick, but just one little story. One last story, yeah? Hope so. I hope so. Unser Sohn Stefan. Our son Stefan. Er ist seit ein paar Wochen ein ganz toller Diplom-Ingenieur. He's a engineer with diploma since a few weeks. Hat einen ziemlich stolzen Vater. He has a proud father. Über dieses Faktum. About this fact. Also er ist jetzt 27 Jahre alt. And he is 27 now. Verlobt und. He's engaged. Wird nächst, so wie Gott will, wenn Gott will, nächsten Oktober im 2004 heiraten. And he will get married October 2004, if God wills. Da haben wir dann zwei Drittel unter der Haube. Then we have two-thirds married. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Then we will see how it goes on. Aber als der so ein kleiner Bursche war. So when he was a young boy. Ja, so ungefähr, so groß. Maybe like this. Da hatte er seine Phase, wo er ein gesunder Bub von einer Sekunde auf die andere völlig taub wurde. He had this time when he, as a really healthy boy, suddenly got deaf. Und ich war gerade in der Früh beim Weggehen und höre, dass meine Frau den Stefan ruft. And it was in the morning and I was just going away and I heard like my wife, she called my son. Der arme Kerl war die Situation völlig taub. And my son, he was totally deaf. Zu der Taubheit hat sich noch eine zweite Krankheit geschlagen. And he also had a second illness. Er hat Wurzeln bekommen. He got roots. Ja, er konnte sich nicht wegbewegen. He couldn't move. Die Mutter hat gerufen von hinten. And the mother was calling. Er hat es nicht gehört. He couldn't hear it. Er konnte sich nicht bewegen. He couldn't move. Meine Frau hat gerufen, Stefan. My wife was calling his name. Stefan. Just Stefan. Stefan. Stefan. Er war immer noch taub und bewegungslos. And he was still deaf and not able to move. In einer Hand meine Aktentasche, and in der anderen my bag in one hatte bag, auch schon irgendwas anderes noch. And something else. Und dann bin ich bei ihm gestanden und gesagt, die Mama ruft dich. Er hat mich nur verständnislos angeschaut. And I told him, your mom is calling you, and he just looked at me, not understanding. Und da ich keine Hand frei hatte, and since I had no hand free, habe ich, das ist jetzt kein Tipp, das ist kein Tipp für euch jetzt. I did something, but that is actually not an advice to you. Habe ich so ganz leicht mit dem Fuß. I just took my leg, my foot. Nur berührt. And touched him a little with my foot. Ihr verleumdet mich, wenn ihr sagt, da hat der Richter gesprochen, der hat seinen Sohn so getreten, dass der 6 Meter durch die Gegend geflogen ist. Don't say that the judge, he really hit his son, so he flew away to 6 meters. Ganz leicht, ja. I really just touched him a little. Aber immerhin, ich habe die Wurzeln gelöst. But I somehow loosened the roots. Gelockert. And like loosened them. Und er ist 2 Meter weggegangen. And he went away 2 meters. Dann hat er sich aber umgedreht. But then he turned around. Hat sein Gesicht in 100.000 Falten gelegt. Had a lot of wrinkles in his face. Hat mich angeschaut. Looked at me. Und gesagt, ich mag dich nicht mehr. And he said to me, I don't like you anymore. Ich habe gefragt, wann wirst du mich wieder mögen? And I said, when will you like me again? Am Abend, wenn du dann nach Hause kommst. In the evening, when you come back. Seht ihr, und an das muss ich immer wieder denken, wenn ich an die Stelle komme. And that's I have to remember that all the time when I come to this piece here. Der allmächtige Gott kann doch etwas nicht. The Almighty God cannot do one thing. Wir lesen in der Bibel, dass Gott die Liebe ist. We read in the Bible that God is love. Er kann das einfach nicht. He cannot. Zu uns sagen, ich mag dich nicht. Say to us, I don't like you. Er sagt immer wieder, ich hab dich lieb. He says to us again, I like you. Ich hab dich lieb. Ich mag dich schrecklich. I love you. Extremely. Und ich will Gemeinschaft mit dir haben. And I want to have fellowship with you. Und ich habe nur das Beste für dich vor. And I just have the best plans for you. Auch wenn es durch tiefe Wege geht. Also if you go through deep valleys. Auch wenn du meine Wege überhaupt nicht verstehst. Also if you don't understand my ways. Ich habe dich lieb. I love you. Ist das nicht herrlich schön? Isn't that wonderful? So ist unser Gott. Und in die Gemeinschaft mit dem Gott sollen wir zurückkommen. And in this fellowship we should come back with our Lord. Ich sagte eingangs schon, auch als Christen sind wir manchmal so in einer semi-verlorenen Position. I said at the beginning that sometimes as believers we are also in this half, like semi-lost situation. Dass so die erste Liebe nicht mehr da ist. That the first love is lost. dass wir manchmal überlegen müssen, ist wirklich Jesus noch der Herrscher in meinem Leben, der Herr, der wirklich zu bestimmen hat. That we have to think over if Jesus is really still reigning in our heart, if he is everything in his hand. Ist das noch so wie vor 10, 20, 30, 40 Jahren? Is it still like it was 10 years ago? Und manchmal müssen wir umkehren. And sometimes we have to turn back. Aber wir werden erleben, wie wunderbar das ist. But we can experience how great it is. Wieder neu in diese enge Beziehung mit Gott zu kommen. How great it is to come back in this tight relationship with God. Das Resultat der Rückkehr des jungen Mannes. The result and the comeback of this young man. Steht, sie fingen an, fröhlich zu sein. It says they started to be happy. In diesen Texten bei den drei Gleichnissen steht, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die angeblich der Sünde nicht bedürfen. And it says in the parable that there will be joy in heaven over one who is found more than the other ones who don't need this. Freude im Himmel. The joy in heaven. Und bei der Münze steht, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. And at a piece with the coins, it says the same way: there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Über einen, der verloren war. One who is lost. Und als dann der ältere Bruder nach Hause kommt, den müssen wir heute auslassen hier. And when the older brother comes home, then, but we have to leave that out today. Da muss der Vater ihm erklären. Then the father has to explain to him. Es ist einfach notwendig, fröhlich zu sein und sich zu freuen. That it's necessary to be happy and rejoice. Denn dieser, dein Bruder, war tot. Because your brother, he was dead. Und ist wieder lebendig geworden. And he turned back to life. Verloren. He was lost. Und gefunden. And found. Die Bibel sagt, ohne Jesus sind wir tot in unseren Sünden und Übertretungen. And Jesus says that without God, we are lost in our sins. Rettungslos that weg von der Quelle des Lebens. We have no rest. Yeah, we are far away from our salvation. Aber mit Jesus leben wir auf. Bekommen wir das Leben. We become life again. Ist das nicht etwas Wunderbares? It's something wonderful. Ich möchte jetzt, dass wir einfach still werden und ich werde ein Gebet sprechen. Einfach ein Gebet sprechen. Let's quiet down and I want to pray a prayer. Ein Gebet, das einfach aus unserem Herzen herauskommen könnte. A prayer that could come out of our hearts. Und wenn jemand von Ihnen heute Abend hier ist. And if someone of you is here tonight. Und noch nicht mit Jesus lebendig geworden ist. And that hasn't come back to life with Jesus. Diese Freude in Gott noch nicht erfahren hat. And didn't receive this joy in God. Gesucht, gefunden, erhöht worden zu sein. That he is lost and found and seeked for and lifted up. Warum sage ich erhöht worden? Why did I say? Why do I say lifted up? Wenn ich aus der Verlorenheit ein Gotteskind wäre, ein Kind Gottes, ein geliebtes Kind Gottes. When I become a loved child of God. Ist das nicht eine wunderbare Erhöhung? Isn't that a beautiful picture of being lifted up? Ich will einfach ein Gebet sprechen und wenn Sie oder ihr oder du das Gebet so im Herzen nachsprechen möchte, dann tut es. I will speak a prayer and if you want to say this prayer in your heart, then just do it. Und erlebt doch mit die Freude über die Erlösung, über die Befreiung. And experience the joy about being set free. Über das Gotteskind werden. About that you are a child of God. Auch dich erreicht. That it also reaches you. Ich habe dreimal so ein Gebet gebetet, weil ich gedacht habe, ich müsste emotionell hochspringen. I prayed such a prayer three times because I thought you have to jump up emotionally. Ein Erdbeben jetzt sein. There has to be an earthquake. Aber ich hoffe nicht, dass es jetzt dann ein Erdbeben geben wird. But I hope there is no earthquake. Und vielleicht spürst du emotionell gar nichts. And maybe you don't feel anything. Aber nimm einfach Gott beim Wort. But just take the word of God. Und im Johannesevangelium steht. And in the Gospel of John it says. Und auch in der Offenbarung des Johannes steht. And also in Revelations. Wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, zu heißen. As many as received him, they got a right to be called sons of God. Und ebenso sagt Jesus, ich stehe an der Tür und klopfe an. And also God says, I stand at the door and knock. Und wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Abendmahl halten. And who hears my voice and opens, I will go in and have fellowship with him. Mit ihm Gemeinschaft haben. A fellowship. So wie Eltern mit Kindern. As parents with children. Geprägt von einer ganz unwahrscheinlich wunderbaren Liebe. Impressed from a wonderful love. Lasst uns beten. So let's pray. Herr Jesus, wir danken dir. Lord Jesus, we thank you. Dass wir aus deinem Gotteswort immer wieder neu die Wahrheit erfahren können. That we can hear the truth again and again from your word. Du rettest. You speak. Du rettest aus einer Sinnlosigkeit des Lebens. And you also speak out of a senselessness of life. Zu einem erfüllten Leben. To a fulfilled life. Herr Jesus, sieh mich jetzt an, bitte. Lord Jesus, please watch me. Schau an, was in meinem Herzen los ist. And see what is in my heart. Schau bitte, welcher Kampf da ist, wo ich noch hin und her gerissen werde. See what struggle is still there and where I'm pulled forth and back. Nicht weiß, was ich tun soll. Where I don't know what to do. Mach du es mir klar, was ich tun soll. Please make it clear for me what I should do. Ja, ich möchte einfach mein Leben dir übergeben. Lord, I just want to commit my life to you. Anvertrauen. I want to give it to you. Und ich weiß, du enttäuscht mich nicht. And I know you will not discourage me. Du bist der Sohn Gottes. You are the Son of God. Der den Leidensweg auch für mich gegangen ist. Who has gone the way also for me. Du hast meine Sünden ans Kreuz gebracht. You took my sins to the cross. Du bist nicht am Kreuz geblieben. And you didn't stay at the cross. Du bist nicht im Grabe geblieben. And you didn't stay in the grave. Du lebst. You are living. Herr Jesus, ich möchte auch dich erleben als den, der lebt. And Lord, I also want to experience you as the one who lives. Den Herrn, Heiland und König, Jesus Christus. The Lord, the Savior and the King, Lord Jesus. Und ich möchte dir, dem Herrn Jesus, als dem König alle Ehre geben. And I want to give all the glory to you, God. Danke, Herr. Du bist da und du hast mich lieb. Thank you, Lord. You are here and you love me. Amen. Amen. Amen. Amen.